Als die drei Detektive zur vereinbarten Zeit vor der Universität eintrafen, war bereits die Dunkelheit hereingebrochen. Nur hinter zwei der zahlreichen Fenster brannte Licht. Professor Mathewson betrat mit den drei Detektiven das Gebäude und führte sie dann durch einen langen Korridor zu seinem Büro. Als er aufschloss, öffnete sich die Tür gegenüber. Oh. Ach, Nicholas, du bist es. Ich hörte Schritte und dachte, dass ein paar übereifrige Studenten versehentlich hier eingeschlossen wurden. Wir... Aber wie ich sehe, habt ihr bereits Hilfe gefunden. Das sind Freunde meiner Tochter, Mary. Ich zeige ihnen nur etwas in meinem Büro. Okay. Kann ich dich kurz sprechen, Nicholas? Ich habe da ein Problem mit einem Studenten und brauche deinen Rat. Es dauert nicht lange. Na klar. Geht schon mal in mein Büro, Jungs. Ihr habt freie Hand. Ah ja, gut. Danke. Also dann, Kollegen, machen wir uns ans Werk. Alles klar. Die drei Detektive sahen sich um, ohne zu wissen, was genau sie zu finden hofften.